können. Können alles sehen von hier oben. Die Stadttore. Oh, und die Seine. Ja, sie glitzert im Licht. Kleines Problem, Höhenangst. Oh, ja. Oh. Danke, du bist sehr stark. Ja, stark. Trotzdem, schön, dass ich von hier sehen kann, was da unten vor sich geht. Diese Stadt nicht so aus wie da unten. Alles freundlich und friedlich und schön. Sieht man's von über der Welt. Wie sich von hier oben doch alle Menschen gleichen. Sieht man sie von hoch. Seit Jahren hier, um hier mit dir hinabzuschauen. Wir sagten dir, den Fremden darf man niemals trauen. Ja, aber ich muss. Kann sein, dass das verkehrt war. Der Rat nichts wert war. Das Mädchen hier ist wirklich nett und wird gestehen. Wir wären sehr froh, würden wir euch zusammen sehen. Zusammen sehen, hoch über der Welt. Sieht man sich noch hoch über der Welt, gibt's keine Armen und keine Reichen, keine Bosheit und nirgendwo Angst. Man hofft, dass es wirklich so ist. Jetzt oder nie, komm und sag etwas, frag nicht lang wie, Quasimodo Lusa. Esmeralda? Ja? Nett, uns zwei hier zu sehen. Uns zwei hier zu sehen. Schön, aber laut. Ja, die sind alle gut bei Stimme heute. Haben gewusst, dass der Tag so ganz besonders. Und schau da oben, das ist heißes Blei. Heißes Blei? Ja, brauche ich zum Glocken reparieren. Aber vorsichtig, ich zeig dir... Quasimodo! Wie kommst du dazu, um dieser Zeit die Glocken zu läuten? Du hast doch noch nie zur falschen Zeit... Mein Kind... Ich habe nach der Messe nach dir gesucht. Ich dachte, du wärst gegangen. Stattdessen sehe ich, dass mein Schützling dich in Beschlag genommen hat. Quasimodo, das hättest du nicht tun dürfen. Es war allein meine Schuld, Hochwürden. Ach, Mein Sohn, hast du nicht irgendetwas zu tun? Jawohl, Meister. Geh nicht zu weit weg. Ja, kommt. Weckst du Träume in dem Jungen? Nein, nur Gedanken. Und an Gedanken ist doch nichts auszusetzen, oder? Kommt darauf an. Du siehst, wie beeinflussbar er ist, fast wie ein Kind. Wenn ich ihn anschaue, dann sehe ich kein Kind. Aber in dir sehe ich eins. Du zeigst Bereitschaft, etwas lernen zu wollen. Eine Seele, die nach Rettung verlangt, ist schon halb erlöst. Ich könnte dich in den Evangelien unterrichten, dir die Gnade unseres Herrn zuteil werden lassen. Dazu müsstest du täglich hierher kommen oder vielleicht besser noch. Nein, du könntest einfach hier bleiben. Hier bleiben? In der Kathedrale. Bei mir? Ich denke, das ist keine gute Idee. Nicht? Ich merke doch, wie Sie mich ansehen. Wie kannst du es wagen?